Das Wörterbuch der Verdrehungen und Verfälschungen und der Lügen, dieses Wörterbuch haben Sie wirklich immer in Griffweite. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Podcast www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland. Vom Menschen ausgehende Geschichtsauffassung. Franco war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Hitler war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Stalin war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Churchill war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Napoleon war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Torquemada war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Luther war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Genghis Khan war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Mohammed war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Nero war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Caesar war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Alexander war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Moses war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Wie bunt und wechselvoll sind uns die Figuren der Weltgeschichte, wenn wir sie einfühlend sehen, vorurteilsfrei und genau. Guten Morgen. Samstag, der 25. Februar 2012. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemandsland. Ein kleiner Vorfrühling hier über der Hauptstadt Kataloniens, hier in Barcelona. Recht warm schon am heutigen Morgen. Es ist kurz nach 10, eine Minute nach 10 Uhr. Und es gibt wieder jede Menge hörenswerten Stoff hier geboten im heutigen Niemandsland. Doch zuerst ein kleines Ratespiel, unser europäisches Sprachratespiel. Wir haben eine kleine neue Erkennungsansage gebastelt und mal gucken, ob Sie, verehrtes Publikum, die Sprache erraten. Einen Moment, ich werde Sie mal einspeisen. Der Computer hat Sie. Jeg sender en hilsen til alle lytterne av dette radioprogrammet. Ingemannsland. Ja, wer hat's geraten? Welche Sprache ist das? Ich gebe einen Tipp. Es ist eine skandinavische Sprache. Also Schwedisch, Norwegisch, Finnländisch bzw. Finnisch oder Dänisch. Sehr gut, fantastisch, gut erraten. Es ist Norwegisch, unsere norwegische Kunja Niemandsland. Marie. Im Frühling sagt man, werde ich frei sein. Marie, ich glaub fast nicht daran. Doch mal muss all mein Leid vorbei sein. Oh, wie glücklich wär ich dann. Ich denke oft an unseren Garten mit all den Blumen vor den Haus. Die Mutter ist schon müd vom Warten. Bring ihr doch bitte einen Strauß. Marie, Marie, wann kommt ein Brief von dir? Marie, Marie, für 2104. Die Bibliothek ist für uns offen, doch ich lese nie ein Magazin. Die Dichter schreiben viel vom Hoffen. Mein bester Freund ist Hölderlin. Die Zeit läuft langsam wie im Kreise. Wir dürfen reden nur bei Tisch. An jedem Sonntag gibt es Speise. Und jeden Freitag gibt es Fisch. Marie, Marie, wann kommt ein Brief von dir? Marie, im Frühling sagt man, werde ich frei sein. Dann trennt mich niemand mehr von dir. Dann wird die Einsamkeit vorbei sein. Für 2104. La gran manifestación contra la onésima reforma laboral está bajando el Paseo de Gracia. Aún no podemos estimar cuántas personas hay, pero serán muchas, espero que sí. Y Juan, ¿cómo lo ves? Uf, hay mucha gente, ¿eh? Pero mucha, mucha, mucha. ¿Una estimación? Cifras, el baile de cifras comienza. 300.000. 300.000. Sonntag, 19. Februar, der vergangene Sonntag. Eine gewaltige Demo gegen Sozialkürzungen und die sogenannte Arbeitsmarktreform der rechten PP-Regierung hier in Spanien. Ein gewaltiger Menschenstrom wälzte sich am vergangenen Sonntag, den 19. Februar, durch Barcelonas Innenstadt. Die Zahl 300.000, die mein Freund Juan so gerade schalkhaft ins Spiel gebracht hat, ist natürlich leicht übertrieben. Aber allein von der Teilnehmerzahl her betrachtet, war die Demo ein Riesenerfolg. Ob sie an dem Amoklauf, dem Generalangriff auf die Grundrechte der arbeitenden Menschen hier in diesem Land etwas ändern kann, dieser Demo, das wird sich zeigen. Alle großen Gewerkschaften hatten zur Protestdemo aufgerufen. Die CCO, die Comisiones Obreras, die UGT, die Gewerkschaft der Sozialisten, dann CNT und CGT und verschiedene andere kleinere Gewerkschaften. Die Arbeitsmarktreform wurde als nutzlos, schädlich und ungerecht allgemein verurteilt. Der Ruf nach einem Generalstreik, einer Huelga General, wurde immer lauter. Auch in zahlreichen weiteren Städten Spaniens protestierten Hunderttausende zeitgleich mit den Demos in Barcelona und Madrid. Die Gewerkschaften schätzten die Teilnehmerzahlen folgendermaßen. Madrid 500.000, Barcelona 400.000. Die anderen, bürgerliche Presse, Polizei und was da alles so seine Meinung abgibt, schätzen natürlich diese Demozahlen immer weit nach unten. Also schätzen die Gewerkschaften sie automatisch schon von vornherein nach oben. In 55 weiteren Städten gab es Protestmärsche. Zaragoza, Valencia, Bilbao, Vigo, Santiago de Compostela, Sevilla und so weiter, um nur einige der großen spanischen Städte zu nennen. Dies ist keine Krise, dies ist ein großer Betrug, riefen viele Leute. Unterwegs waren Lehrer, Angestellte des öffentlichen Dienstes, Studenten, Arbeiter, Schüler. Wie gesagt, alle waren unterwegs, alle haben ja auch gute Gründe, um sich zu wehren. So hat die Landesregierung Kataloniens letzte Woche den Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst soeben mal 3% Gehaltskürzungen verordnet. Oder die Studenten in Valencia, die gegen brutale Knüppeleinsätze der Polizei protestierten. Oder Lehrer, Schüler und Eltern, weil man in den Schulen die Heizungen abdreht, Lehrer entlässt und die Mittel streicht. Und natürlich nicht zu vergessen, alle die aus ihren Häusern und Wohnungen zwangsgeräumten. Spanien 2012, ein Land in Wut. Allüberall wird sich auch die bange Frage gestellt, hier in diesem Land, in den Städten, geht es eigentlich zurück zu Franco? Besonders krass war diese Frage wieder emporgekommen nach den Unterdrückungen der protestierenden Schüler, die im Laufe der vergangenen Woche von Polizisten brutal zusammengeschlagen wurden. Friedlich protestierende Jugendliche, Minderjährige, halbe Kinder noch. Das erinnert natürlich wirklich an Zeiten der Diktatur. Mit einer Strafanzeige bei der für Vergehen gegen Minderjährige zuständigen spanischen Staatsanwaltschaft hat die Vereinigte Linke Valencias, die EUPV, auf die Übergriffe der Polizei gegen demonstrierende Schüler reagiert. Was in Valencia passiert, erinnert uns zu sehr an den Frankismus und die Verfolgung der gegen die Diktatur gerichteten Studentenrevolten, erklärte die 1951 geborene Juristin und EUPV-Chefin Marga Sanz. In ihrem am Montag bei der Anklagebehörde eingegangenen Schriftsatz bezieht sich die Politikerin zunächst nur auf die Ereignisse am vergangenen Donnerstag und Freitag letzter Woche, als die Polizei erstmals gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgegangen war. Gegen die am Montag erneut erfolgten Attacken richteten sich am Dienstag dieser Woche eine Kundgebung in Valencia und Solidaritätsaktionen in anderen Städten Spaniens, etwa in Alicante und Madrid. Die Teilnehmer sollten in weiß gekleidet und mit einem Buch bewaffnet erscheinen, um für das Recht auf Bildung und gegen die Unterdrückung zu demonstrieren. Ausgelöst wurden die Auseinandersetzungen, als mehrere hundert Schüler des Instituts Juiz Vives am vergangenen Donnerstag letzter Woche, spontan dagegen protestierten, dass trotz Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt in ihrer Schule die Heizung abgestellt blieb, weil die Regionalregierung die Rechnung nicht bezahlt hatte. Die Jugendlichen hatten dem Unterricht in Wintermänteln folgen müssen. Gegen ihren völlig gewaltfreien Protest war die Polizei hart vorgegangen und hatte die Minderjährigen teilweise über mehrere Stunden festgehalten, wie Sanz in ihrer Klageschrift unter Berufung auf namentlich genannte Zeugen anprangert. In der Tageszeitung El Periódico erinnerte die EUPV-Parlamentsabgeordnete Marina Albiol am Dienstag an die generell dramatische Lage des öffentlichen Dienstes in der autonomen Region Valencia. Schulen und Bildungsinstitute ohne Mittel, um die Schüler angemessen zu betreuen. Unendliche Wartelisten in der Gesundheitsversorgung und den Krankenhäusern. Tausende Angestellte ohne die ihnen zustehenden Leistungen. Die Antwort, die die Regierung gibt, wenn die Bürger Verbesserungen einfordern, sind Hetzjagden durch die Polizei. Während die Demokratie in Valencia bereits am Boden liege, versuche die Rechte, ihre Positionen weiter auszubauen. Als Beispiele nannte Albiol weitere von der Regionalregierung Generalitat geplante Kürzungen, die von Madrid betriebene Arbeitsmarktreform und die Perversion des Justizsystems. Damit spielte sie unter anderem auf die jüngste Verurteilung des Richters Baltasar Garzón an, dem Korruptionsermittlungen gegen PP-Politiker zum Verhängnis wurden. Auch gegen mehrere Mitglieder der Generalitat stehen Vorwürfe der Bestechlichkeit im Raum. Sie haben das Geld, die Macht und ein ganzes gut ausgebautes System zur Verteidigung ihrer Interessen, so Albiol. Neben dem juristischen Vorgehen fordert die valencianische Linke auch den Rücktritt von Paula Sánchez de León, die als Regierungsdelegierte das Kabinett von Ministerpräsident Mariano Rajoy in Valencia vertritt. Diese hatte das Agieren der Polizei ausdrücklich verteidigt, weil die Demonstrationen der Jugendlichen nicht von den Behörden genehmigt worden seien. Das ist also ein Grund, um die Leute blutig zu schlagen. Damit hatte Sánchez de León den Umgang mit den Problemen der Jugendlichen an die Polizei abgegeben, kritisierte Sanz. Die ebenso wie die Zentralregierung in Madrid von der rechten Volkspartei PP getragene valencianische Regionalregierung Generalitat wollte auf Anfrage der Presse keine Stellungnahme abgeben. Demgegenüber stellte sich die Vereinigte Polizeigewerkschaft, die SUP, offen hinter ihre valencianischen Kollegen. Die Jugendlichen hätten ihre Demonstration und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen nicht angekündigt. Darauf habe die Polizei logisch reagiert und durch eine Postenkette die Schüler beschützt, so sagen sie, die Schläger, damit diese nicht von einem unaufmerksamen Autofahrer erfasst würden. Ja, die Lügen werden nicht besser und die Lügen werden auch nicht schöner, wenn man sie, sagen wir mal, in diese zynischen Worte kleidet. Es wird einfach nicht besser, wenn man es so sagt. Es ist einfach ein Jammer, was da passiert ist. Den zahlreichen Augenzeugen, die im Internet Fotos und Videoaufnahmen von den Schlagstockeinsätzen und den Übergriffen und Menschenrechtsverletzungen der Polizisten veröffentlicht hatten, warf die SUP vor, Achtung, jetzt kommt's noch doller, die Methoden von Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels übernommen zu haben. Ja, die Wiederholung einer Falschmeldung könne dazu führen, dass viele glauben, es sei die Wahrheit. Und so weiter und so weiter. Das heißt, das Wörterbuch der Verdrehungen und Verfälschungen und der Lügen, dieses Wörterbuch haben sie wirklich immer in Griffweite. Wir verurteilen es hier von Niemandsland. Pfui Teufel, pfui auf diese rechten Schlägertruppen, die man in Uniformen kleidet und dann auf wehrlose, friedliche Kinder und Jugendliche loslässt. Es ist eine Schande. Wirklich, zurück zu Franco. In Madrid, Alicante und anderen Städten Spaniens haben am Dienstagabend zahlreiche Menschen gegen die gewaltsame Unterdrückung der Schülerproteste in Valencia demonstriert. Auch international haben die Prügelorgien der spanischen Polizei für Aufmerksamkeit gesorgt. Brutal hatten die Polizisten auf Jugendliche eingeschlagen, die einem Aufruf ihrer Schülervertretung gefolgt waren und vor den Toren ihres Gymnasiums gegen die Auswirkungen der im Januar verabschiedeten Kürzungen im öffentlichen Dienst protestierten. Die von der rechten Volkspartei PP geführte Regierung der autonomen Region Valencia, die Generalitat, verteidigte hingegen ihre Sparpolitik, obwohl die Kürzungen die öffentlichen Bildungseinrichtungen weit stärker betroffen haben als Privatschulen oder etwa die katholische Universität in Valencia. Nicht nur neue Investitionen wurden gestrichen. Die öffentlichen Schulen erhalten schon seit geraumer Zeit auch die für das Begleichen ihrer laufenden Kosten notwendigen Mittel erst mit mehreren Monaten Verspätung. So wiesen die staatlichen Universitäten der Region Valencia im Januar in einem Brief an Professoren, Angestellte und Studenten darauf hin, dass die Generalitat nicht erst seit Monaten, sondern bereits seit Jahren ihren Zahlungsverpflichtungen nur unregelmäßig nachkommt. Deshalb sei es ungewiss, ob Ende des Monats die Gehälter bezahlt werden könnten. Im Dezember hat es bereits einen Streik der Apotheken gegeben, weil die Gesundheitsbehörde aufgrund fehlender Liquidität die ausgegebenen Arzneimittel nicht bezahlen konnte. Im Gesundheitsbereich werden seit Jahren immer mehr Dienstleistungen privatisiert. Ein Beispiel dafür ist die Versorgung psychisch kranker Menschen im Bezirk Alicante. Nach dem Regierungsantritt der rechten PP 1996 wurde sie von Privatunternehmen übernommen. Die ambulanten Hilfsdienste übergab die Generalitat einem gemeinnützigen Verein, der die Subventionen der Regierung benötigt. Da die staatlichen Kassen leer sind, kann dieser Verein seine Dienste mittlerweile nur noch durch Kredite aufrechterhalten. Bei Gesprächen mit Mitarbeitern stellte sich heraus, dass sie seit November keinen Lohn erhalten haben. Die seit November ebenfalls von der PP gestellte Zentralregierung in Madrid rechtfertigt ihre drastischen Sparmaßnahmen damit, dass das von der Regierung der sozialdemokratischen PSOE hinterlassene Defizit wesentlich höher sei als erwartet. Allerdings verschweigen diese Leute, dieses Kabinett der Rechten, dass vor allem die von der eigenen Partei in den autonomen Regionen gestellten Regierungen bis zur Zahlungsunfähigkeit überschuldet sind. Das gravierendste Beispiel dafür ist die Region Valencia. Man nennt diese Region hier auch das Griechenland Spaniens. Von der PP werden hier Steuergelder vorwiegend für unrentable Prestigeobjekte wie den Freizeitpark Terra Mítica, einen supermodernen, aber noch immer nicht in Betrieb genommenen Flughafen in Castellón oder teure Großveranstaltungen wie die Formel 1 ausgegeben, während für Bildung und Infrastrukturen die Mittel fehlen. Die valencianische Sparkasse Bancaja wurde von den Regierungspolitikern ausgeplündert, die so gewonnenen Mittel an befreundete Unternehmer weitergeleitet. Eine Korruptionsaffäre sondergleichen. Die Spitze der Regierungspartei ist deshalb seit Jahren in Korruptionsaffären verwickelt. Erst vor wenigen Monaten musste Ministerpräsident Francisco Camps aufgrund einer entsprechenden Anklage zurücktreten. Dieser saubere Herr ist mittlerweile wieder in Amt und Würden. Das muss hier auch gesagt werden. Anfang Januar wurde die hoffnungslos überschuldete Region Valencias von Madrid mit einem Rettungspaket von der Zahlungsunfähigkeit bewahrt. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 4.000 Euro ist sie die Region Spaniens mit dem dritthöchsten Defizit. Beim Bruttoinlandsprodukt liegt sie allerdings nur auf Platz 12 unter den 17 Regionen des Landes. Per Regierungsdekret wurden deshalb massive Ausgabenkürzungen im öffentlichen Dienst verordnet. Das bedeutete vor allem Lohn- und Gehaltseinbußen für die Arbeiter und Beamten, sowie die jetzt zur Eskalation führenden Mittelstreichungen bei Gesundheit, Schulen und Universitäten. Die Kommunistische Partei der Völker Spaniens bewertet die gewalttätigen Übergriffe der Polizei als Warnung und Einschüchterungsversuch angesichts der zu erwartenden Proteste von Arbeitern und Studenten. Andererseits aber seien sie ein Ausdruck der Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Die Regierung setzt ihren Repressionsapparat zur Verteidigung der neoliberalen Doktrin der Privatisierungen ein, um dem Kapital neue Anlagemöglichkeiten und bessere Profite zu garantieren. Zuerst werden die öffentlichen Schulen kaputt gespart und dann privatisiert, sagt ein Sprecher der Partei gegenüber der Presse. hübsch, denn das bist du wirklich. Manchen fällt es schwer, mitzuteilen, was man denkt. Manchen fällt es schwer, anderen weniger. Manchen fällt es schwer, mitzuteilen, was man denkt. Manchen fällt es schwer, anderen weniger. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Letzte Woche war ich im Goethe-Institut in der Mediathek und habe mir da eine Kassette ausgeliehen. Eine Kassette mit 6 CDs, mit Texten, Interviews, Aufsätzen und Vorträgen der deutsch-jüdischen Philosophin Hannah Arendt von Wahrheit und Politik. Alles Originalaufnahmen aus den 50er und 60er Jahren. Ich möchte gleich einen Auszug aus Ihren Werken bzw. aus einem Interview senden. Aber zuerst vielleicht ein paar Worte zu dieser interessanten, originellen und teilweise auch sehr umstrittenen Denkerin, Philosophin Hannah Arendt. Sie lebte von 1906 bis 1975 und schon zu Lebzeiten war die in Hannover geborene Hannah Arendt eine bekannte Persönlichkeit. In Deutschland begründete sie ihren Ruhm als Autorin mit dem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, das 1955 erschien, und mit der Rede, die sie 1958 bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an Karl Jaspers hielt. Es folgten Ehrungen, welche ihrer eigenen Person galten. Der Lessing-Preis der Freien Hansestadt Hamburg 1959 und der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 1967. Im Jahr 1975 wurde ihr von der dänischen Regierung der Sonning-Preis für Beiträge zur europäischen Kultur zuerkannt. Nach Arendts Tod entwickelte sich ein Nachruhm, zunächst eher zögerlich, dann jedoch in den 90er Jahren mit unvorhergesehener Breitenwirkung. Ein wissenschaftliches Institut erhielt ihren Namen, das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der Technischen Universität Dresden, das 1992 gegründet wurde. In Bremen konstituierte sich ein Verein, der seit 1994 jährlich den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verleiht. Und seit 1999 gibt es das Hannah-Arendt-Zentrum mit Archiv an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Eine besondere öffentliche Wirkung ging von den vielen Veranstaltungen aus Anlass des 20. Todestages im Jahr 1955 und des 90. Geburtstages 1996 aus. Unter ihnen die 1996 erstmals abgehaltenen Hannah-Arendt-Tage Zürich, welche so erfolgreich waren, dass sie 1997 und 1998 fortgesetzt werden konnten. Zudem organisierte die Stadt Hannover seit 1998 den Hannah-Arendt-Tag. Wer ist Hannah Arendt? Sie ist eine deutsche Jüdin, die in Königsberg aufwuchs, zum Studium der Philosophie nach Marburg, Freiburg und Heidelberg ging und dieses mit dem Doktorexamen bei Karl Jaspers abschloss. Sie ist eine durch Hitlers Machtergreifung aus der Bahn geworfene Emigrantin, die in den USA eine neue Heimat fand. Sie hat sich in den 30er und 40er Jahren politisch engagiert, indem sie im Rahmen der Jugend Aliyah von Frankreich aus die Rettung jüdischer Jugendlicher nach Palästina mitorganisierte und sich redend wie schreibend zeitweise als erklärte Zionistin an jüdischen Debatten beteiligte. In den USA seit 1941 arbeitete sie zunächst als freiberufliche Journalistin und Vortragende, dann als Lektorin für den Schocken Verlag und Geschäftsführerin der Jewish Cultural Reconstruction. Als fahrender Scholar, ihre eigenen Worte, lehrte sie Political Theory an verschiedenen amerikanischen Universitäten. Erst in späten Lebensjahren, 1963, übernahm sie eine feste Stelle als Professorin an der University of Chicago. Ab 1967 war sie University Professor an der Graduate Faculty der New School for Social Research, heute New School University in New York. In den Jahren nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs hielt sie die Verbindung zu Deutschland aufrecht, durch Freundschaften, insbesondere mit Karl und Gertrud Jaspers, durch Verlags- und Rundfunkkontakte sowie die Studienstiftung des deutschen Volkes. Immer wieder, erstmals 1949, 1950, besuchte sie Deutschland und Europa, hielt Vorträge an Universitäten und wurde als Rednerin zu öffentlichen Veranstaltungen eingeladen. Im englischsprachigen Raum und zunehmend international hat sich Hannah Arendt seit den 50er Jahren als politische Denkerin profiliert. Als solche wird sie heute weitgehend geachtet, das heißt sowohl gerühmt wie angefeindet. Ihre Werke, von denen die wichtigsten unten aufgeführt werden, werden kritisch rezipiert und ihre Gedanken in die verschiedensten Richtungen weiterentwickelt. Unten aufgeführt steht hier im Text, den ich verlesen habe. Unten aufgeführt heißt, wir haben hier eine lange Liste ihrer wichtigsten deutschsprachigen Werke. Unten aufgeführt heißt jetzt, ich sage mal, ein paar.

wenn einer wirklich Nazi wurde und dann Artikel darüber schrieb, nicht? Na, das, nicht wahr, da brauchte er sich ja mir gegen, ich habe sowieso mit ihm nicht mehr gesprochen. Aber nicht? Sich nicht der brauchte sich ja bei sein. Mir nicht mehr zu melden, der war ja abgemeldet, nicht? Das ist doch klar. Nun, aber das waren ja alles keine Mörder. Nicht, das waren ja nur Leute, wie ich heute sagen würde, die in ihre eigenen Fallen gegangen waren. Dies hatten sie ja auch nicht gewollt. Infolgedessen schien mir, dass gerade in diesem Abgrund sich eine Basis geben sollte. Und das ist auch in vielen persönlichen Dingen durchaus der Fall gewesen. Ich habe mich mit Leuten auseinandergesetzt. Ich bin nicht sehr freundlich, ich bin auch nicht sehr höflich. Ich sage meine Meinung und so weiter. Aber irgendwie haben sich die Dinge wieder in Ordnung gezogen mit einer Reihe von Leuten. Wie gesagt, das sind ja alles nur Leute, die gelegentlich ein paar Monate oder schlimmstenfalls ein paar Jahre irgendwas gemacht haben. Weder Mörder noch Denunzianten. Wie gesagt, nicht? Leute, denen was eingefallen war. Aber dann natürlich das größte Erlebnis, wenn man nach Deutschland zurückkommt, abgesehen von dem Wiedererkennungserlebnis, das ja in der griechischen Tragödie immer der Drehpunkt der Handlung ist, nicht ja. Die Anagnosis. Ja. Das konnte man da wirklich einmal erleben, was das eigentlich ist. Nicht? Das ist eine große Erschütterung. Zweitens, dass auf der Straße Deutsch gesprochen wurde, hat mich unbeschreiblich gefreut. Mit dieser Vorstellung kamen Sie 49. So ungefähr kam ich, nicht? Und heute, wo ja die Dinge wieder alle sich fest, also in ein festes Gleis, sagen wir einmal, gekommen sind, da sind die Abstände eher größer geworden, als sie vorher waren. Als sie damals waren, in dieser Erschütterung. Weil Sie die Verhältnisse, die Dinge hierzulande für Ihr Gefühl zu schnell wieder in ein festes Gleis geraten sind? Ja, und auch manchmal natürlich in ein Gleis, das ich nicht bejahe. Wobei ich mich aber nicht verantwortlich fühle, sondern ich sehe es von außen, nicht? Ja. Und das heißt, ich bin heute viel weniger beteiligt, als ich damals noch war. Das kann ja auch an der Zeit liegen. Hören Sie, 15 Jahre ist ja auch kein Pappenstiel. Natürlich. Nicht wahr? Aber Sie würden sagen, wenn man es, soweit das überhaupt geht, in einem Ausdruck zusammenfassen will, ist stärker gewordene Gleichgültigkeit. Ja, Distanzierung. Gleichgültigkeit ist zu viel. Aber már így ilyet. A keletnémetek építették a 60-as években. In diesem Herbst, Frau Arendt, ist in der Bundesrepublik Ihr Buch über den Eichmann-Prozess in Jerusalem erschienen. Und diese Arbeit ist seit ihrem Erscheinen in Amerika sehr, sehr heftig diskutiert worden. Und besonders von jüdischer Seite sind Einwände gegen dieses Buch von Ihnen gemacht worden, von denen Sie sagen, dass sie zu einem Teil auf Missverständnisse, zu einem anderen auf eine ganz gesteuerte politische Kampagne zurückzuführen sind. Anstoß hat vor allem die von Ihnen behandelte Frage erregt, wie weit den Juden ihr passives Erdulden des deutschen Mordfeldzuges angelastet werden müsse oder, was der wichtigere Teil in Ihrem Buch ist, wie weit jedenfalls die Kollaboration bestimmter jüdischer Ältestenräte zu einer Art Mitschuld fast geworden ist. Wie dem auch sei, für ein Porträt Hannah Arendts ergeben sich, so scheint mir, aus diesem Eichmann-Buch mehrere Fragen. Darf ich damit beginnen? Schmerzt Sie der Vorwurf, dass dieses Ihr Buch, der Vorwurf von jüdischer Seite, dass dieses Ihr Buch der Liebe zum jüdischen Volk entbehre? Ja, also erst einmal darf ich zum Eichmann-Buch selber mit aller Freundlichkeit bitte feststellen, dass Sie natürlich auch schon ein Objekt dieser Kampagne geworden sind. Ich habe nirgends in dem Buch dem jüdischen Volk, dass sich das nicht widerstehe, vorgeworfen. Das hat ein anderer Mensch getan. Das ist nämlich Herr Hausmann von der israelischen Staatsanwaltschaft. Ich habe die in dieser Richtung von ihm ergehenden Fragen an die Zeugen in Jerusalem töricht und grausam genannt. Ich habe das Buch gelesen, ich weiß dieses. Nur richten sich ein Teil der Vorwürfe, die man Ihnen gemacht hat, auf am Ton, in dem manches geschrieben ist. Nun ja, das ist eine andere Sache. Dagegen kann ich nichts sagen. Und darüber will ich nichts sagen. Wenn man der Meinung ist, dass man über diese Dinge nur schreiben kann, wie soll ich sagen, pathetisch. Und indem man, wenn oder sagen wir mal anders, ich will gar nicht aggressiv werden. Werden Sie aggressiv? Nein, wozu? Sehen Sie, wenn man, es gibt die Leute nehmen mir eine Sache übel. Und das kann ich gewissermaßen verstehen von außen. Nämlich, dass ich da noch lachen kann. Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hans Wurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Nun, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. Dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eine Sache. Ich würde wahrscheinlich noch 3 Minuten vor dem sicheren Tode lachen. Und das sagen Sie, sei der Ton. Nicht der Ton ist, der ist weitgehend ironisch natürlich. Und das ist vollkommen wahr. Das ist genau, der Ton ist in diesem Fall wirklich der Mensch. Wenn man mir also, ich meine, diese Geschichte, dass ich das jüdische Volk angeklagt hätte, das ist eine böswillige Propagandalüge und nichts weiter. Der Ton aber, das ist ein Einwand gegen mich als Person. Dagegen kann ich nichts tun. Das sind Sie bereit zu tragen? Oh, gern. Ja. Sozusagen, nicht? Was soll man denn da machen? Ja. Nicht? Da kann man nichts machen. Ich kann den Leuten doch nicht sagen, ich habe, ihr missversteht mich und in Wahrheit geht in meinem Herzen dies und jenes vor. Na, es ist doch lächerlich. Pintans a contrabanda, 90.4 FM, del Vial de Barcelona.

Es ist Samstag, der 25. Februar 2012. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Niemandsland. Zuerst einmal geht es um die Affäre Wulff. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen das Staatsoberhaupt. Staatsanwalt gegen Staatsoberhaupt. Und dann der unvermeidliche Rücktritt. Er ist bereits ausgesprochen, ist erfolgt. Trotz der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wird Ex-Bundespräsident Wulff mit militärischen Ehren aus dem Amt verabschiedet. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, wird es am 8. März einen großen Zapfenstreich im Park von Schloss Bellevue geben. Dies sei geübte Staatspraxis, so das Verteidigungsministerium. Tja, nun geht er. Erst ging es um Kredite, um Reisen, es war nichts dabei, was dem Oberstaatsanwalt relevant vorkam. Vor 10 Tagen änderte sich das schlagartig. Da wurde die Verbindung zwischen Wulff und dem Filmfinanzier Grönewold in ihren schillernden Details öffentlich. Der Unternehmer hatte 2006 mit Partnern eine Filmproduktionsfirma in Hannover gegründet und das Geschäft sollte mit einer Landesbürgschaft für einen 5 Millionen Euro Kredit in Schwung gebracht werden. Es war derselbe Unternehmer, der als guter Freund Wulff mehr als einmal eingeladen hat. Trotzdem war sich die Staatsanwaltschaft tagelang unsicher, ob die Ermittlungen zu rechtfertigen waren und ob die Erkenntnisse jenen Anfangsverdacht begründen. Die Schwelle ist niedrig, zahllose Ermittlungsverfahren werden eingestellt, ohne dass es zu einer Anklage kommt. Was aber bedeutet so ein Verfahren für Wulff, fragte sich der zuständige Korruptionsermittler. Wer gegen den Bundespräsidenten ermitteln will, muss dessen Immunität aufheben lassen. Ein Anfangsverdacht könne womöglich ausreichen, um Wulffs politische Karriere zu beenden. Um den Druck der Verantwortung von dem Leiter der Korruptionsabteilung zu nehmen, führte die Staatsanwaltschaft eine Art Kammerprinzip ein, wie bei Gericht. Der Ermittler trug seine Erkenntnisse 3 Kollegen vor. Es wurde tagelang kontrovers diskutiert, gerungen, gestritten. Dazu kam Kritik von außen. Seit Wochen wird den Ermittlern von der Öffentlichkeit, von Politikern und Opposition, von Polizeibeamten und manchen Juraprofessoren vorgehalten, in der Causa Wulff untätig zu sein. Der Bochumer Strafrechtler Klaus Behnsmann sah einen feudalistischen Respekt vor dem Bundespräsidialamt als Grund für die Zurückhaltung. Auch im niedersächsischen Justizministerium wuchs vergangene Woche offenbar die Unzufriedenheit über die zögerliche Haltung der Korruptionsermittler. Nun ja, nun ist es durch. Die Ermittlungen sind eingeleitet und Wulff tritt zurück. Ins Gefängnis wird er niemals gehen, davor braucht er keine Angst zu haben. Sein Luxusleben wird man ihm auch nicht zerstören, nur eben, er wird keine entscheidende Rolle mehr spielen, zumindest die nächste Zeit. Das ist für diese Leute dann doch wohl die größte Strafe für die Korrupten, die uns regieren. Berlin. Überraschend heftig ist der Widerstand gegen das Urheberrechtsabkommen ACTA. Die Protestierer warnen vor dem Ende des freien Internets. Legt ACTA ad ACTA ist die Forderung von vielen Menschen, die, und das sind wirklich Hunderttausende, in den letzten Tagen demonstriert haben, in über 50 deutschen Städten. Hinter dem Kürzel ACTA gegen dass sich der Zorn richtet, verbirgt sich das Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Die Übereinkunft soll alle EU-Länder und weitere 10 Nationen darauf verpflichten, Urheberrechtsverstöße wirksamer zu bekämpfen. Insbesondere die Musik- und Filmindustrie erhofft sich von dem Abkommen mehr Befugnisse, um gegen die Internetpiraterie vorzugehen, die ihr jedes Jahr Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe beschert. Wie genau der Kampf gegen die sogenannten Diebe geistigen Eigentums geführt werden soll, bleibt indes unklar. ACTA ist seltsam unkonkret. So wird lediglich die Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern und Rechtsinhabern bzw. Rechteinhabern angeregt. Wie genau die Vorgaben umzusetzen sind, muss jedes Unterzeichnerland selbst festlegen. Es ist diese Unschärfe, die das Misstrauen der Netzgemeinde weckt, sowie das Gefühl, das Abkommen sei in Geheimverhandlungen und unter massiver Beteiligung von Lobbyisten der Film- und Musikindustrie entstanden. Urheberrechtsverwerter drängen in Deutschland seit Jahren darauf, Provider wie die Telekom dafür mitverantwortlich zu machen, was die Nutzer über ihre Leitungen austauschen. Kritiker befürchten deshalb, dass ACTA dazu führen könnte, die Provider zu Hilfs-Sheriffs der Musik- und Filmindustrie zu degradieren. Denkbar wäre etwa, dass die Provider Überwachungsfilter einbauen müssten, um Videostreams auf illegale Inhalte zu durchforsten, vergleichbar jenen Filtern, wie sie in China für die politische Zensur verwendet werden. Aber ob es wirklich so schlimm kommt, ist völlig unklar. Umso überraschter sind Politiker und Journalisten deshalb über die Heftigkeit der blitzartig ausgebrochenen Proteste. Und sogar die Demonstranten selbst staunen. Das Thema ACTA galt jahrelang als unvermittelbar, wundert sich Markus Beckedahl, ein Netzaktivist aus Berlin, der vor knapp einem Jahr den Verein Digitale Gesellschaft mitbegründet hatte. Die Kombination aus Europapolitik, Urheberrecht und Technik sei eigentlich super langweilig. Eigentlich ist das tödlich für jede Kampagne. Nun ja, es geht um das, was ACTA in Zukunft im Internet bewirken wird. Es bleibt der Verdacht bestehen, dass ACTA den Weg ebnen soll, um nach französischem Vorbild den Internetnutzern stärker auf die Finger zu schauen. Die Frage ist nur, ob das technisch überhaupt möglich wäre. Längst gibt es Methoden, die Filterprogramme der Zensoren zu umgehen. Sicher verschlüsselte Datentunnel zum Beispiel. Die wichtigste Wirkung von ACTA könnte folglich darin bestehen, zu einer sinnlosen Aufrüstungsspirale zu führen. Und auch ACTA-Kritiker lehnen dubiose Dienste wie Kino, TO oder Mega Upload ab, die an illegalen Kopien von Kinofilmen und Musik verdient haben sollen. Doch die Betreiber beider Sites sind längst verhaftet. Dafür war ACTA gar nicht nötig. Es geht um die Frage, wie ein modernes Urheberrecht eigentlich aussehen soll. Einigkeit besteht darin, dass die kreativen Leistungen von Filmemachern, Musikern, Schriftstellern und Erfindern schützenswert sind. Die Frage ist nur, ob es dafür wirklich nötig ist, die Provider zu drängen, die Kommunikation ihrer Kunden zu überwachen. Wäre eine Pauschalvergütung, die mit jedem Internetanschluss erhoben werden könnte, nicht eine einfachere Möglichkeit? Naja, es wurde viel demonstriert. Ich habe hier eine Landkarte vor mir liegen, wo man sieht, wo überall in Europa die letzten Tage Anti-ACTA-Proteste stattfanden. Und zwar war da ein Tag sehr entscheidend, das war der 11. Februar, da gab es rund 200.000 Demonstranten in ganz Europa. Davon die Hälfte allein in Deutschland, 100.000 Demonstranten. Länder mit den meisten Protestorten waren Deutschland mit 58, Polen mit 55, Frankreich mit 45 und sogar Rumänien mit 39 Protestorten. Ironischerweise kann sich ein amerikanischer Medienkonzern über die Anti-ACTA-Proteste freuen, denn die bei Demonstranten beliebte Anonymous-Masken stammen aus dem Film V wie Vendetta. Time Warner verdient an jeder verkauften Merchandising-Maske mit. Boden zerstört. Räder müssen rollen für den Sieg. Ciao. Führer Yasser Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Werfen wir einen Blick auf die Homepages, auf die Homesites der großen Medien, der großen deutschen Medien. Da gibt es zuerst einmal die tagesschau.de. Da haben wir ganz vorne natürlich das Gesicht von Joachim Gauck, der neue Mann für das Schloss Bellevue. Zu dem werden wir gleich ein paar kleine Informationen, ein kleines Porträt liefern. Dann Passwortzugriff muss neu geregelt werden. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Speicherung und Weitergabe von Passwörtern und PINs an Polizei und Nachrichtendienste ist in Teilen verfassungswidrig. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung werde dadurch verletzt, begründete das Verfassungsgericht. Der Gesetzgeber muss nun nachbessern. Das heißt, eine kleine Bremse für die Spitzelpolitik und die Datensammelwut der Geheimdienste und der Polizei, die uns rund um die Uhr überwachen. Dann eine Meldung über die Ermittlungen hier zur Neonazi-Mordserie. Der mutmaßliche Neonazi-Helfer lieferte die Mordwaffe. Der mutmaßliche Terrorhelfer Carsten S. hat gestanden, der Zwickauer Terrorzelle ihre wichtigste Tatwaffe geliefert zu haben. Das erklärte sein Anwalt und bestätigte damit einen Medienbericht. Mit der tschechischen Cesca sollen die Terroristen mindestens 9 Morde verübt haben. Es gibt einen Keimalarm auf der Frühchenstation in Bremen. Monate nach dem Tod mehrerer Babys sind im Klinikum Bremen-Mitte inzwischen bei 3 Frühgeborenen die gefährlichen Keime gefunden worden. Nun sollen Hygieneexperten vom Berliner Robert-Koch-Institut vor Ort ermitteln, woher die Darmkeime stammen. Es wurde ein Aufnahmestopp für die Station verhängt. Und des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Werfen wir einen Blick auf die Seite der Taz. Die Opposition hilft beim Regieren. Abstimmung über Europa-Rettung. Union und FDP rechnen auch bei der Abstimmung über das neue Griechenland-Paket mit Abweichlern. Doch das ist egal, denn die Opposition stimmt dafür. Interessant. Dann geht es um das Thema Journalismus in Ägypten. Da hat die Taz eine kleine Reportage veröffentlicht. Die Journalistinnen Nora Younis und Shaima Adel sprechen in einem Interview über die Revolution, die Zensur, die Muslimbrüder und Vorurteile von Kollegen aus dem Westen. Wir sehen ein Foto, da sieht man Selbstverteidigungskurse für ägyptische Frauen und darunter steht ein neuer Trend. Die Taz fragte, sie beide arbeiten für die staatenunabhängige Tageszeitung Al-Masri Al-Yum, Independent Egypt, und haben von Anfang an über die Revolution berichtet. War es schwierig, den Job als Revolutionsreporterin zu kriegen? War die Konkurrenz im eigenen Haus groß? Shaimil Adel, nein, sie lacht. Es war ja gefährlich. Außerdem wollte die Zeitung keine Frauen auf die Straße schicken. Der Chefredakteur hat sogar allen Kolleginnen geraten, auch aus dem Newsroom nach Hause zu gehen. Ich bin auf eigenes Risiko raus. Während der ersten Tage der Revolution waren die Handys abgeschaltet. Es war also schwierig für unsere Chefs, die Reporter zu kontrollieren. Sie konnten ja nicht mit uns sprechen. Das habe ich ausgenutzt. Und die zweite Journalistin, Nora Younis, sagt, bei der Online-Abteilung, die ich bei Al-Masri Al-Yum leite, habe ich niemanden nach Hause geschickt. Mein ganzes Team hat die ganze Zeit gearbeitet und war mit Videokameras draußen. Aber Print ist konservativer. Online ist der Motor für Veränderung. Younis, nein, die Älteren sind bis heute eher skeptisch, die Jüngeren in der Regel dafür. Online ist jung, bei uns sind alle für die Demokratie. Sind Sie selbst verletzt worden? Adel meint nein. Auf dem Tahrirplatz war es immer ein bisschen sicherer als anderswo. Hier war man ja durch die Gemeinschaft geschützt. Younis. Das Militär hat versucht, gezielt gegen Frauen vorzugehen. Es wollte uns spalten, wollte, dass wir Frauen nach Hause gehen und dann auch unsere Männer und Brüder heimholen. Wir mussten uns entscheiden. Lassen wir uns zu Frauen machen und entscheiden uns gegen die Revolution oder vergessen wir, dass wir Frauen sind und kämpfen? Ich habe mich von da an nicht mehr als Frau gesehen. Frage, wie geht das? Younis, Verdrängung. Manche Demonstrantinnen haben sich besonders viele Schichten angezogen, um sich besser gegen sexuelle Übergriffe seitens der Militärs zu schützen. Ich nicht. Ich habe über meine Verletzlichkeit einfach nicht mehr nachgedacht. Auch nicht mehr über meine Angst. Es zählte nur, dass wir um jeden Quadratzentimeter auf der Straße kämpfen und das Militär zurückdrängen und so viel wie möglich berichten. Wir sind jetzt alle reif für die Therapie, die es in Ägypten aber leider nicht gibt. Wir hätten aber auch gar keine Zeit dafür. Das waren Auszüge aus einem Interview vom heutigen Samstag, dem 25. Februar, aus der Tageszeitung mit 2 ägyptischen Journalistinnen. Dann gibt es jede Menge Berichte zum Thema Gesundheit, Essen, Streit der Woche. den kleinen Film immer wieder, den die Taz auf seiner Home-Seite bringt. Es wird immer eine Person aus Berlin vorgestellt, zum Thema Berlin folgen. Heute Ulrich Beyer, der Auktionator. Ein Film aus der Serie Berlin folgen. Dann geht es um die Gleichstellung von Schwulen und Lesben, als der Bischof das Homorecht brachte. Vor 30 Jahren bekamen die USA das erste Gesetz, das Schwule und Lesben vor Diskriminierung schützt. Wie ein Politiker, ein Student und ein Erzbischof Geschichte schrieben. Eine Reportage über dieses Thema. Wen es interessiert, in der Taz nachzulesen. Dann Thema käufliche Liebe im Netz. Für Firmen zählen bei Facebook nur die Likes. Wer nicht genug Fans hat, kann sie sich bei eBay ersteigern. Auch Freundschaften gehen über den virtuellen Ladentisch. Das heißt, man kann sich Freunde kaufen im Internet, sie auf seiner Homepage praktisch als Triumphmeldung veröffentlichen und dann im Ansehen steigen und ich weiß nicht, welche Vergünstigungen es dann noch gibt. Eine sehr unappetitliche, dumme Geschichte. Zum Thema Film. Filmstart Young Adult. In Young Adult von Jason Reitman spielt Charlize Theron eine zutiefst gespaltene Frau, die Fassade der erfolgreichen Schriftstellerin bröckelt. Neue Filme, dann Vivan las Antipodas, aufgehoben sein im Allgemeinen, so lakonisch wie ein Gespräch über das Wetter, filmt Viktor Kosakowski Landschaften. Gleich 8 davon werden in Vivan las Antipodas gezeigt. Dann ein Bericht zum Abschluss der Berlinale, dazu werden wir gleich noch ein paar Sachen erzählen. Die Bären sind ja nun vergeben, dazu gleich noch ein paar weitere Informationen in unserem Kulturblog. Gehen wir mal auf eine andere Homepage, gehen wir mal auf die Seite der Jungen Welt und gucken da einmal, was die so als große Themen am heutigen Samstag präsentieren. Da gibt es den afghanischen Frühling, anhaltende Proteste, Tausender nach Koranverbrennung durch US-amerikanische Soldaten, erneut Tote durch Polizeigewalt, Bundeswehr räumt mittlerweile einen Außenposten in Talokan. Das heißt, in Afghanistan geht es langsam mit den Besatzern zu Ende. Die Demonstrationen in Afghanistan, die am Dienstag begannen, dauerten auch am gestrigen Freitag an und erfassten weitere Städte und Provinzen. Die Bundeswehr räumte vorzeitig einen Außenposten in ihrem nordafghanischen Zuständigkeitsbereich. Die Proteste waren dadurch ausgelöst worden, dass afghanische Arbeiter halbverkohlte Exemplare des Koran und anderer religiöser Schriften in der Müllverbrennungsanlage des US-Stützpunkts Bagram entdeckt hatten. Die USA unterhalten dort ein Gefängnis, in dem hunderte Afghanen eingesperrt sind, die bei der Aufstandsbekämpfung festgenommen wurden. Eingesperrt sein heißt hier natürlich auch gefoltert werden. Demonstrationen, zum Teil mit mehreren tausend Teilnehmern, wurden am Freitag unter anderem aus Herat, Jalalabad, Nangarhar, Gardes in der Provinz Paktia, Kuna und Kost gemeldet. In der Hauptstadt Kabul gab es mindestens 5 verschiedene Protestzüge. Zu den Zielen gehört das NATO-Hauptquartier, der Regierungssitz von Präsident Hamid Karzai, die US-Botschaft und ein großes Ausbildungszentrum der Streitkräfte. Dann wird immer populärer im Internet das Wort Shitstorm. Laut dem Internetlexikon Wikipedia handelt es sich bei einem Shitstorm, was sich freundlich mit Empörungswelle übersetzen lässt, um ein Internetphänomen, bei dem massenhafte öffentliche Entrüstung sachliche Kritik mit zahlreichen unsachlichen Beiträgen vermischt. Erstelle einen Angriff auf die Reputation eines Unternehmens oder einer einzelnen Person dar, der Shitstorm, und werde typischerweise mit Bedacht gestartet. Zum Beispiel durch eine negative Bewertung nach einer schlechten Nacht in einem Hotel oder einer negativen Produktbewertung in einem Online-Shop. Wie die Tageszeitung Junge Welt berichtete, gibt es seit einigen Wochen den Versuch, im Internet so etwas wie einen Shitstorm gegen diese Zeitung zu entfesseln. Anlass ist die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung, in der sich der Verlag 8. Mai GmbH, der die Junge Welt herausgibt, seit Dezember 2011 mit dem Kollegen Rainer Balcerowiak befindet. Am vergangenen Montag fand dazu ein Termin beim Berliner Arbeitsgericht statt, der aber nach wenigen Minuten vertagt wurde. Shit gab es bis dahin ausreichend im Internet, allerdings keinen Sturm. Blick auf die Homepage des Spiegel vom heutigen 25. Februar. Großer Aufmacher, Iran-Atomprogramm, CIA glaubt nicht an Teherans Bombe, steht da auf einmal. Dann sieht man ein Foto von Ahmadinejad und einigen ja, Kollegen oder Ingenieuren, Atomwissenschaftlern, die in weißen Kitteln durch Zentrifugenräume spazieren. Baut Iran nun die Bombe oder doch nicht, ist die Frage. Die UNO-Atomenergiebehörde IAEA legte erst am Freitag einen alarmierenden Bericht vor. Auch die US-Regierung zeigt sich besorgt. Ganz anders der amerikanische Geheimdienst CIA, dessen Agenten gaben jetzt sogar explizit Entwarnung. Naja, die müssen es ja wissen. Dann zum Thema Schuldenkrise, schreibt der Spiegel, deutsche Finanzbeamte wollen in Griechenland Steuern eintreiben. Gerissene Steuerflüchtlinge, lückenhafte Unterlagen, ohnmächtige Beamte. Die griechische Regierung wird der chronischen Verluste in ihrem Staatshaushalt nicht Herr. Jetzt sollen ihnen Steuerprüfer aus deutschen Finanzämtern zu Hilfe kommen. Sie stehen vor einem heiklen Balanceakt. Ausgerechnet das hochdemokratische Saudi-Arabien ist für eine Bewaffnung der Rebellen in, nicht im eigenen Land, sondern in Syrien. Der saudi-arabische Außenminister Prinzlein Saud al-Faisal stellte sich gegen US-Präsident Barack Obama. Bei der Konferenz der Freunde Syriens forderte er, den syrischen Rebellen Waffen zu liefern. Als ob sie das nicht schon längst täten. Und wenn man einmal Syrien und Saudi-Arabien vergleicht, dann muss man wirklich sagen, gegen dieses rassistische, frauenfeindliche, fundamentalistische Regime in Saudi-Arabien ist Syrien so etwas wie ein Zuckerland der Demokratie. Wenn man nun also Saudi-Arabien als einen Garant für eine zukünftige Demokratie in Syrien hinstellen will, dann kann man nur sagen, gute Nacht Menschenverstand, gute Nacht Welt. Aber wir wissen alle, der Realismus geht so. Die sind Freunde des Westens, liefern das Öl. Man hat sie einigermaßen unter Kontrolle. Sie sind die besten Waffenabnehmer von der Waffenlobby und deshalb werden sie unterstützt, egal wie viel Apartheid-Regime sie da gegen Frauen leben und installieren. So sieht's aus. Vielleicht noch eine letzte Zeitung. Schauen wir doch mal, wohin. www. Gucken wir mal, was der Stern so sagt. Den haben wir uns lange nicht mehr angeguckt hier im Niemandsland. Ich gehe mal auf die Homeseite der Stern.de. Da sehen wir den berühmten weißen Stern im roten Feld. Und da ist ganz groß, wer den Oscar kriegen sollte. Spannend wird es bei der 84. Academy Awards. Bunt gegen Schwarz-Weiß, laut gegen Stumm, Stars gegen Newcomer. Stern hat jetzt seine eigenen Favoriten ganz groß herausgestellt. Damit beginnt die Home-Seite vom Stern. Sehr verwirrend übrigens diese Seite mit sehr viel flimmernden Bildchen. Da springen einem kleine Filme direkt ins Blickfeld. Die Seite ist sehr bunt aufgemacht, mit Werbung durchsetzt. Dann haben wir Arbeitskampf am Frankfurter Flughafen, Verhandlungen geplatzt, neue Streiks drohen. Passagiere am größten deutschen Flughafen in Frankfurt müssen wieder mit massiven Behinderungen rechnen. Rotes Kreuz rettet Verwundete in Homs, so heißt es, in Homs in Syrien. Und Bürgerkrieg in Syrien, Armee lässt Granaten auf Homs regnen. Dann haben wir ein kleines Interview hier mit Denzel Washington, das erste blaue Auge seines Lebens, brutale Kampfszenen und wilde Verfolgungsjagden. Denzel Washington spielt in Safe House einen eiskalten Killer. Im Interview mit Stern.de zeigt der 57-Jährige seine weiche Seite und spricht über Verletzungen, gute Regisseure und die Unschuld. Dann auch im Stern, auf der Homepage jede Menge Fußball. Da sieht man, Arslan sichert HSV einen Punkt in Gladbach. Dann Horrorjobs zu Dumpinglöhnen, Deutschland auf Mac-Job-Niveau. Wovor ekeln sich Putzfrauen? Wie ergeht es Tellerwäschern? Was erlebt man als Fußballmaskottchen oder im Sexkino? Tobias Kurfer hat mies bezahlte Jobs getestet, die keiner gerne macht. Dazu ein sehr interessanter Bericht, Horrorjobs zu Dumpinglöhnen im Stern. We'll be right back. es nicht gekonnt, ich hab es nicht gekonnt, denn der Horizont ist nur ein Strich in der Landschaft, kein Ende, kein Ziel, kein Silberstreifen, kein um sich greifen, nur ein Strich in der Landschaft, ansonsten nicht viel, kein Hoffnungsschimmer, kein Hoffnungsflimmer. Ich will weit noch und weniger wie weiter. Ich hab versucht, einen Fluchtpunkt in die Ferne zu projizieren, eine Flucht dorthin zu improvisieren, aber ich hab es nicht gekonnt, ich hab es nicht gekonnt, denn der Horizont ist nur ein Strich in der Landschaft, kein Ende, kein Ziel, kein Silberstreifen, kein um sich greifen, nur ein Strich in der Landschaft, ansonsten nicht viel, kein Hoffnungsschimmer, Das Wochenende gab es dann den Bärenregen. Der Goldene Bär der Internationalen Filmfestspiele Berlin ging nach Italien. Gewinner des Hauptpreises der 62. Berlinale ist Cesar muss sterben. Cesare deve morire, der Regiebrüder Paolo und Vittorio Taviani. Die Deutschen holten 2 silberne Bären. Christian Petzold erhielt für sein DDR-Drama Barbara Melina Hoss in der Hauptrolle den Preis für die beste Regie. Der Kameramann Lutz Reitemeier wurde seine Arbeit an dem chinesischen Historiendrama Land des Weißen Hirsches bei Lu Yuan von Wang Kan geehrt. Die mit dem Bär tanzen. Paolo und Vittorio Taviani haben mit Cesare muss sterben ein Filmessay über Strafgefangene in Rom gedreht, die im Gefängnis Shakespeares Julius Caesar proben und aufführen. Ein Film, der den Zuschauer tief in die Seele der Menschen blicken lässt. Bereits zum 8. Mal wurde ein italienischer Film mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Zuletzt erhielt 1991 Marco Ferreri für Das Haus des Lächelns den Preis. Die Schauspielbären gingen an Dänen und eine Kongolesin. Die Berliner Jury unter Vorsitz des britischen Regisseurs Mike Leigh verbeugte sich mit ihrer Entscheidung vor den Regie-Altmeistern 80 und 82 Jahre, zu deren Werken Filme wie Mein Vater, mein Herr, Die Nacht von San Lorenzo und Good Morning Babylon gehörten. Die silbernen Bären für die beste Schauspielerleistung gingen an Darsteller aus Dänemark und dem Kongo. Die kongolesische Laiendarstellerin Rachel Mwanza wurde für ihre Rolle einer Kindersoldatin in dem Film Rebelle des kanadischen Regisseurs Kim Nguyen geehrt. Der Däne Mikkel Boy Fostgaard erhielt den Preis für seine Leistung in dem Kostümfilm Die Königin und der Leibarzt von Nikolai Arsen. Darin spielt Fostgaard den dänischen König Christian VII. Zusammen mit Rasmus Heisterberg erhielt Regisseur Arsen auch den Preis für das beste Drehbuch. Der große Preis der Jury geht nach Ungarn. Ein silberner Bär ging an den ungarischen Film Nur der Wind. Czaszk Alczel, Regisseur Bence Fliegauf, erhielt für sein aufwühlendes Werk den großen Preis der Jury. Sein Film erzählt nach realen Ereignissen von einer Mordserie an Roma-Familien in einem ungarischen Dorf. Der Regiepreisgewinner Christian Petzold war mit Barbara auch als Favorit für den Goldenen Bären gehandelt worden. Zum fünften Mal arbeitete er für das DDR-Drama mit Schauspielerin Nina Horst zusammen. Schauplatz ist die DDR-Provinz im Jahr 1980. Frau Horst spielt eine Ärztin, die nach einem abgelehnten Ausreiseantrag an Republikflucht denkt. Als sie einen Klinikkollegen kennenlernt, der sie schätzt und gern hat, geraten ihre Pläne durcheinander. Bärengewinner Lutz Reitemeier drehte mit dem chinesischen Regisseur Gans bereits Tuyas Hochzeit und führte auch die Kamera bei Andres Feils Die Spielwütigen. Der Alfred-Bauer-Preis der 62. Berlinale ging an den Portugiesen Miguel Gomes für den Schwarz-Weiß-Film Tabu. Der nach einem ersten Festivaldirektor benannte Preis wird an Werke verliehen, die neue Perspektiven der Filmkunst eröffnen. Lediglich eine lobende Erwähnung erhielt der Schweizer Wettbewerbsbeitrag L'Enfant d'Arnaud, der Junge von oben. Das Sozialdrama von Ursula Mayer galt als einer der großen Anwärter auf den Goldenen Bären und war einer der Publikumsfavoriten. Ganz leer gingen die anderen beiden deutschen Filme aus. Hans-Christian Schmidts Was bleibt uns und Gnade von Matthias Glasner. Land. Eine Sendung in deutscher Sprache bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Löffelein und raus, nur weil man Nahrung braucht. Dazu noch Kalorien, Monotonie, Monotonie ist wie ein Schuss ins Knie und weiter bringt sie einen. Aber keine 5%. Also die muss man auch irgendwo ernst nehmen. Das sind Menschen, die sagen, es muss doch ein besseres Gesellschaftsmodell geben. Das schadet in der Gesellschaft eigentlich nicht. Wenn es solche Menschen gibt, die ihre Träume und Visionen dann fragend einbringen in eine Gesellschaft, die werden schon noch realistisch werden. Das passiert früh genug. Dann gibt es eine interessante Gruppe. Das sind diejenigen, die früher etwas geworden sind. Und das ist das große Wählerpotenzial der PDS oder Linkspartei, wie sie sich jetzt nennt, im Osten Deutschlands. Sie müssen sich vorstellen, wenn eine Diktatur nicht nur 12 Jahre wie die Braune, sondern 44 wie die Rote existiert und in 2 Generationen da gewesen, da gibt es nicht nur Führungseliten, sondern Funktionseliten. Und wir könnten alleine, wenn wir mal einen soziologischen Blick in die Gesellschaft werfen, von 5 Großbürokratien sprechen, die in solchen Staaten aufblühen. Der Parteiapparat, der Staatsapparat parallel dazu, dann die Geheimpolizei und die Polizei, die Armee und dann die organisierte Wirtschaft. Denn Wirtschaft organisiert sich da nicht selbst, sondern wird organisiert. Und alle diese bedeutungsvollen Gruppierungen haben Familien. Und die sind alle etwas geworden im System. Diktaturen in der Moderne bringen auch für gewisse Bevölkerungsgruppen moderne Schüler. Das haben wir schon in der Nazizeit. Sie haben es vielleicht gehört, meine Damen und Herren, gemerkt, vielleicht sogar. Es handelt sich um den neuen Bundespräsidentschaftsanwärter, den Großinquisitor und Kommunistenhasser Joachim Gauck, der hier in einem Interview über das spricht, was er Linke nennt, die Linken, die doch noch vernünftig werden. Und er hat natürlich Ja gesagt, auch zu den Kriegen im Irak und Afghanistan. Ein begeisterter Kriegsfan ist dieser Bundespräsident. Wir sehen ja, beide Kriege waren kriminell, ungerecht, und das ist die Art von Persönlichkeit und die Art von Person, die uns jetzt beschert wird. Was heißt uns? Wir pfeifen ja auf diesen Posten, aber die Öffentlichkeit wird jetzt wahrscheinlich viele Jahre mit diesem peinlichen Menschen gequält werden. Aber gut, es gibt genug andere, die ebenso peinlich sind und die Menschen quälen. Politiker meine ich. Und insofern wird man auch diesen Herrn jahrelang überstehen. Es sei denn, man entdeckt auch bei ihm eine Korruptionsaffäre. Wenn ich mein 10-Punkte-Programm fertig habe, dann werde ich meinen Tatendrang anstecken. Wobei ich zugeben muss, ich bin ehrlich zu Ihnen. Letzten Freitag war ich dicht dran und wollte auf meine Kandidatur verzichten. Als ich Gauck gehört habe in seiner Antrittsrede, dachte ich, Mensch, lass es den Gauck machen. Nicht eine Zierde für jede Demokratie. Einer wie der Gauck, der würde im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der würde auch mal so ein paar Neonazi-Ortschaften besuchen und den aufrechten Demokraten da mit seiner Anwesenheit seinen Rücken stärken. Nicht? Wäre allemal sinnvoller so ein Einsatz an der Heimatfront auch für unseren Köhler gewesen, statt in der Weinstube von Mazar el-Sharif an unseren Soldaten rumzunörgeln, weil ihnen der Glauben an den Endsieg in Afghanistan abhanden gekommen ist. Nicht? Aber Gauck ist zu sehr auf Ausgleich bedacht. Nicht der Gauck, der sagt das regelmäßig. Er sagt, er will der Präsident aller Deutschen sein. Also da würde ich im Traum nicht drauf kommen. Nicht, ich könnte Ihnen aus der Lameng eine Liste mit Leuten präsentieren, denen ich die Emigration nahelegen würde. Aber locker. Nicht, aber letzte Woche ist mir, war da wieder, habe ich ihn wieder gesehen, einen, den ich schon seit langem auf dem Kicker habe. Im Fernsehen kam er wieder, Hans-Olaf Henkel. Das ist so ein Pausenclown der freien Marktwirtschaft, der tingelt bei uns durch sämtliche Talkshows der öffentlich-rechtlichen Anstalten, überhaupt durch alle Talkshows, hängt er sich hin und pöbelt die Linken an und erzählt dann, der Euro ist schlecht, jetzt hetzt er neuerdings, wir sollen überall sagen, dass wir unsere D-Mark wieder haben wollen, so einer wird eingeladen, nicht? Weil er natürlich Stimmung in die Bude bringt. Aber der Henkel, der sagt das nicht zum Spaß. Der sagt das auch nicht aus Sorge um sein Vaterland. Der Henkel sagt das im Dienst der Bank of America, auf deren Gehaltsliste er nämlich steht. Er ist ein Spekulantensöldner. Das ist ja der Henkel. Bei uns gibt er den, lassen Sie es. Hören Sie. Ja, ist ja schon gut. Wir haben eine Menge Themen durchzubringen, da können Sie nicht zwischendurch immer unterbrechen. Warum sind wir in diese große Krise in Europa gekommen? Nehmen Sie mal Griechenland als Beispiel. Ja. Wer hat denn dafür gesorgt, dass wir jetzt diese Riesenverschuldung in Spanien haben? Wer hat dafür gesorgt, dass wir sie in Deutschland haben? Ja. Das ist eine systematische Überversorgung der derzeitigen Wähler zu Lasten unserer Kinder gewesen. Das nennt sich auf Deutsch Sozialpolitik. Ja, wer hat denn dieses Billionenspiel gemacht? Sozialpolitiker, Herr Blüm. Natürlich. Die Milliarden Griechenland. Ja. Herr Blüm, Sie doch immer über Jahrzehnte hinweg. Immer. Herr Blüm, alle ich habe das immer fantastisch gelebt. Gefunden, dass Sie ein reiner Verteilungspolitiker waren. Genau. Und sich nie dafür interessiert haben, wo das Geld eigentlich herkommt. Und so die Billionen, die jetzt über die Theke geschoben werden, hat die Sozialpolitik ausgelöst. Ja. Wo leben Sie aber eigentlich? Natürlich. Haben Sie aber etwas von der Hypothek? Aber wo denn sonst? Haben Sie etwas von der Hypothekenkrise? Haben Sie nie irgendwas begriffen von der Wirklichkeit? Haben Sie nie begriffen, dass die Hypothekenkrise keine sozialpolitische Krise war, sondern eine Bankenkrise, ein Betrug? Ich habe Sie immer für nicht unfähig gehalten. Ja, insofern haben Sie bald durchaus... Große Beleidigung können wir heute nicht sagen, oder? Im Grunde müssen wir raus aus dem Euro, aus diesem Euro, um einen stabilen Euro, einen Nordeuro, wie man sagen kann. Richtig, ein Nordeuro, die Nordländer gegen die Südländer. Das ist ja mal eine Riesenkraft. Ja, das ist ungefähr das Niveau von deutschen Fernsehdiskussionen zwischen Karl-Olaf Henkel, einem dubiosen Banker und dann einem rechten Sozialpolitiker, Achtung, einem rechten Sozialpolitiker, und diese Herrschaften, geölt, in teuren Klamotten, sitzen da und hetzen und hetzen und hetzen und verdummen das Publikum, aber sie haben eben die führende Position in dem Medium Fernsehen, eingeladen von einer Talkmasterin, und da dürfen sie dann ihre Lügen und ihre Propaganda verbreiten. So sieht's aus. Gott sei Dank gibt es aber auch die Satire. Es gibt aufrechte Satiriker, die eigentlich diese Leute karikieren und aufspießen und zeigen, wie dumm, lächerlich und demagogisch diese professionellen Fernsehprediger eigentlich sind. Niemandsland 91.4 FM bei Kontrabanda. Einen wunderschönen Tag. Unsere Sendung geht in wenigen Minuten zu Ende. Ein bisschen Musik von den Jazz Pistols von ihrem herrlichen Album Special Treatment. Gitarrenjazz aus Deutschland. sie seinem Spiel lange zu. Zuweilen tritt das runde, seiende Gesicht aus dem Profil. Klar und ganz wie eine volle Stunde, welche anhebt und zu Ende schlägt. Doch die anderen zählen nicht die Schläge, trüb von Mühsal und vom Leben träge. Und sie merken gar nicht, wie es trägt, wie es alles trägt. Auch dann noch immer, wenn es müde in dem kleinen Kleid neben ihnen wie im Wartezimmer sitzt und warten will auf seine Zeit. Land, sonst bleiben nur noch wenige Minuten. Das war das Rilke-Projekt, eine Elegie von Rainer Maria Rilke. Zum Schluss möchte ich noch kurz sagen, dass diese Woche, die kommende Woche, es zu einem Streik kommen wird. Bus und U-Bahn werden streiken. Es geht, wie die Gewerkschaft sagt, es geht um die Verteidigung der öffentlichen Transportmittel, der Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter von Bus und U-Bahn hier in Barcelona. Es geht um einen Streik, der für den 27., 28. und 29. Februar ausgerufen wird. Er fällt zusammen mit dem Kongress des Mobiltelefons hier in Barcelona. Die Arbeiter und Arbeiterinnen der Stadtwerke erklären, dass die Preiserhöhungen ein Missbrauch sind, dass der Service von U-Bahn und Bus sich immer weiter verschlechtert und dass versucht wird, die Streikbewegung zu kriminalisieren. Wir können uns also auf einiges gefasst machen. U-Bahn- und Busstreik hier in Barcelona kommende Woche. Wir solidarisieren uns natürlich mit den Arbeitern. Wir zittern natürlich ein bisschen vor den Komplikationen, die es da geben wird, besonders alle arbeitenden Leute, die hin und her fahren müssen durch die Stadt. Ich sage Tschüss, Agur, Adeo, einen wunderschönen Samstag und ein tolles Wochenende wünschen wir von Niemandsland allen Hörerinnen und Hörern. Die heutige Sendung wird im Laufe der Woche zweimal wiederholt, Donnerstagnacht und nächste Woche Freitagnachmittag und ab Montag, Dienstag etwa auch in unserem Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Pues bien, adeo, adios, agur! Stalin war ein großer Mann mit vielen Fehlern und im Grunde doch auch ein Mensch wie jeder andere. Es war mir ein Herzensanliegen, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken.